SWR 2 Wissen. Welt am Draht. Thema heute: Suchmaschinen im Internet. Im Studio begrüßt Sie Michael Stein. Willkommen. Im Internet ist das Wissen der Welt gespeichert. Das ist praktisch, denn so haben all diejenigen Zugriff darauf, die einen Internetanschluss besitzen. Aber so ganz stimmt das ja auch nicht, denn noch immer ist längst nicht alles, was in gedruckter Form zum Beispiel in Bibliotheken aufbewahrt ist, per Internet auch wirklich abrufbar. Und außerdem gibt es auch jede Menge Daten- und Wissensmüll im Internet. Wie also kann man sich da zurechtfinden? Wie kann man angesichts der Datenflut überhaupt etwas finden? Die Antwort steckt im Titel dieser Sendung. Suchmaschinen können dabei helfen. Der Kollege Clemens Hohmann hat sich umgehört, welche Namen den Nutzern da so spontan einfallen. Google, Yahoo, MSN, Lycos, Infoball, Fireball, Technorati für Blogs. Aber ich nutze meistens Google. Ich nehme Freenet, weil ich da meine E-Mail-Adresse habe. Also ich benutze immer Google und mit Google bin ich eigentlich recht zufrieden. Also meist in Google. Es gibt auch Yahoo, aber ich bleibe jetzt bei Google. Ich bin Google eigentlich von klein an gewöhnt. Also ich gehe meistens über Google. Das ist die Haussuchmaschine hier sozusagen. Die bekannteste Suchmaschine im Internet, das ist Google. Google ist eigentlich eine Firma, und zwar eine, die seit ihrer Gründung 1999 sehr schnell gewachsen ist. Zwei Informatikstudenten waren es, die damals in einer der berühmten Garagen die ersten Ideen zu einer sehr schnellen und leistungsfähigen Suchfunktion hatten. Heute gehört das Verb googeln ganz offiziell zum deutschen Sprachschatz. Googeln bedeutet im Internet besonders in Google suchen, und das Verb findet man inzwischen sogar im Duden. Wer auf der Seite www.google.de einen Suchbegriff eingibt, der wird sofort den größten Vorteil der Suchfunktion bemerken. Google liefert sehr schnell Ergebnisse. Eine lange Ergebnisliste erscheint mit einer Vielzahl von möglichen Fundstellen zu den eingegebenen Begriffen, und das auch noch kostenlos. Ganz rechts allerdings wird eine Spalte mit unaufdringlichen Anzeigen präsentiert. Kommerzielle Links, die Google einen gewaltigen Gewinn bescheren. Mittlerweile ist Google der unangefochtene Marktführer, die Konkurrenz weit abgeschlagen. Längst ist das Unternehmen eine Aktiengesellschaft. Der Börsenwert liegt bei über 100 Milliarden Euro. Wolfgang Sander-Beuermann von der Universität Hannover befürchtet, dass dieser Geschäftsbereich sich aus dem Suchmaschinenmonopol heraus zu einem wirklichen Online-Monopol entwickelt. Das Ganze ist jetzt keine Kritik an Google. Google als Aktiengesellschaft muss natürlich so handeln. Aber die Kritik setzt da an, dass keine Alternativen entwickelt worden sind. Dass in Deutschland und Europa die Technologie fehlt. Niemand in Deutschland und Europa kann Zehntausende von Rechnern in solch Clustern mit Suchmaschinensoftware betreiben. Aber es kommt ein wenig Bewegung in den Suchmaschinenmarkt. Die Europäer wollen jetzt eine Art gegen Google entwickeln. Eine Suchmaschine mit Namen Quero, lateinisch für Ich suche. So wie der Flugzeugbauer Airbus einst gegen Boeing ins Rennen geschickt wurde, oder so wie das Navigationssystem Galileo jetzt gegen GPS antritt, soll Quero nun Google Konkurrenz machen, mit einer Zukunftstechnologie, die deutsche und französische Hightech-Firmen allerdings noch entwickeln sollen. Eine Menge Geld wird das wohl kosten. Viel kostengünstiger wäre es da, wenn die europäischen Internetnutzer öfter mal die Dienste anderer Suchmaschinenanbieter in Anspruch nehmen würden. Entweder die amerikanischen Firmen wie etwa Yahoo, Ask Jeeves oder die europäischen Angebote wie zum Beispiel Fast, Lycos oder Fireball, um nur einige zu nennen. Nadine Schmidt-Menz von der Universität Karlsruhe ist überzeugt davon, dass Google keineswegs immer die besten Suchergebnisse liefert. Es gibt durchaus Suchmaschinen, die genauso gut sind, aber da liegt wieder das Problem bei dem Nutzer, der faul ist. Das heißt also, er hat Google, er hat es auf der Startseite und er wechselt nicht. Also muss man dem Nutzer auch wieder beibringen, dass er durchaus mal wieder was anderes anschauen kann. Man guckt ja auch nicht nur in dem Brockhaus oder nur ins Meyers Lexikon, sondern vielleicht auch in andere Bücher oder Unterlagen. Und auch Software-Gigant Microsoft will schon bald kräftig mitmischen im Geschäft mit dem Suchen. In die nächste Version des Betriebssystems Windows soll gleich eine eigene Suchmaschine oder besser die Eingabeseite zu einer Microsoft-eigenen Suchmaschine eingebaut sein. Es wäre nicht das erste Mal, dass Microsoft aus einem solchen Konkurrenzkampf als Sieger hervorgeht. Das Thema. Eine Google-Suche ist ein einfacher, ehrlicher und objektiver Weg, Websites mit hoher Qualität und relevanten Informationen zu finden. So steht es auf der Google-Website. Aber wie sucht eine Suchmaschine überhaupt? Und wie objektiv ist sie, wenn es darum geht, festzulegen, wer ganz oben steht auf der Ergebnisliste? Jan Lublinski informiert über die Arbeitstricks der Suchmaschinen heute und in der nahen Zukunft. Suchmaschinen sind komplexe Softwaresysteme, die mit einem sogenannten Webcrawler arbeiten, einem Spion im Netz, der ständig damit beschäftigt ist, möglichst viele Seiten abzurufen und ihre Inhalte zu analysieren. Sein Ziel ist es, zu jeder Zeit einen möglichst aktuellen und möglichst vollständigen Überblick über das World Wide Web zu haben. Christoph Lindemann, Informatiker von der Universität Dortmund. Die Web-Crawling-Strategie müssen Sie sich so vorstellen, Sie haben zum Beispiel einen Manager, der hat hier 10 Dokumente auf seinem Tisch. Welche 3 bearbeitet er zuerst, weil er nur für 3 Zeit hat? Und das heißt, ich habe hier im deutschsprachigen Web 300 Millionen Seiten. Die führenden Suchmaschinen haben so 80 Millionen bis 100 Millionen in ihrem Index. Wie finde ich die 100 Millionen und welche 200 Millionen betrachte ich nicht? Und wie oft besuche ich die? Es gibt ja Tageszeitungen, die haben täglich neuen Content und andere ein Unternehmen vielleicht einmal im Monat. Und das automatisch zu erkennen. Weiter besteht die Aufgabe einer Suchmaschine darin, die Reihenfolge der Suchergebnisse festzulegen. Die Suchmaschinen der ersten Generation taten dies einfach anhand der Wörter, die sie auf einer Internetseite fanden. Tauchte ein gesuchtes Wort oder eine Wortkombination mehrfach oder an prominenter Stelle auf, so landete die entsprechende Seite weit oben in der Ergebnisliste. Google ist eine Suchmaschine der zweiten Generation und geht raffinierter vor. Sie analysiert nicht nur den Inhalt der Seiten, sondern auch die Verweisstruktur zwischen den Seiten. Anhand des Netzwerkes aus Links, die von einer Seite zur nächsten führen, ermittelt Google, wie stark eine Seite in das Netzwerk eingebunden ist. Genauer, Google berechnet die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Surfer, der sich zufällig durchs Web klickt, auf einer bestimmten Seite landet. Wenn Sie in Köln fahren, Sie auf die Autobahn und die Wahrscheinlichkeit, dass Sie dann nach Düsseldorf kommen, ist recht groß, weil da einfach schon 3 Autobahnen hinführen, wenn ich es richtig weiß. Und dass Sie von Köln nach Bergisch Gladbach kommen oder in einen anderen kleinen Ort, die ist eben wesentlich geringer. Das heißt, Orte im Internet, die man durch zielloses Herumsurfen mit hoher Wahrscheinlichkeit findet, werden von Google für wichtig gehalten. Sie werden im sogenannten Page Rank mit einer hohen Zahl bewertet. Orte, die weniger gut verlinkt sind, werden niedriger eingestuft. Die Einzelheiten, also genau welche Kriterien mit welcher Gewichtung hier eine Rolle spielen, sind das zentrale Betriebsgeheimnis von Google. Rein mathematisch betrachtet müsste der Algorithmus einer Suchmaschine objektiv sein. Sie bewertet die Bedeutung von Seiten im Internet nach einem vorher festgelegten Verfahren. Tatsächlich aber richten sich Google, Yahoo und andere Anbieter nach den gesetzlichen Rahmenbedingungen der Länder, in denen sie ihre Dienste anbieten. In China heißt das, www.google.cn übernimmt Zensurbestimmungen, die von Peking diktiert werden. Kritische Berichte über das Tiananmen-Massaker oder die Lage im Tibet werden nicht angezeigt. Immer wieder gelingt es kleinen Firmen, mit Hilfe spezieller Tricks bestimmte Internetseiten im Google-Ranking nach oben zu hieven. Zu diesem Zweck richten die sogenannten Suchmaschinenoptimierer, die eigentlich Suchmaschinenmanipulierer sind, sogenannte Linkfarmen ein, künstliche Internetseiten, die geschickt untereinander verknüpft sind und die Google vorgaukeln, dass eine Seite besonders wichtig ist. Und ein Marketingleiter, wenn der plötzlich, sagen wir typischerweise, hat er 5 Millionen PIs und dann hat er plötzlich 15 Millionen. Und dann ruft jemand bei ihm an und sagt, haben Sie letzten Monat aber viel Seitenimpressionen auf Ihrer Webseite bekommen. Wissen Sie warum? Tja, wer wollte da widerstehen? Aber Google wehrt sich inzwischen gegen die Methoden der Optimierer. Wer zum Beispiel zu viele unsinnige Schlagwörter und Querverweise setzt, wird aus dem Index gestrichen. So etwa unlängst die Firma BMW, die von einem Optimierer beraten worden war und dann plötzlich verschwand aus der Google-Welt. BMW sah sich gezwungen, seine Seiten von unnötigem Ballast zu reinigen. Während manche Seiten bei Google also auffallen, weil sie allzu präsent sind, gibt es aber auch Internetseiten, die bei Google überhaupt nicht existieren. Orte etwa, an die kein Link führt, nimmt eine Suchmaschine überhaupt nicht wahr. Und auch andere Bereiche der digitalen Welt, wie etwa Bibliotheksdatenbanken oder Firmenarchive, bleiben den Suchmaschinen zunächst einmal verschlossen. Doch Google arbeitet daran, dies zu ändern. Die Suchfirma kooperiert bereits mit großen Bibliotheken weltweit, um deren Bestände zu scannen. Daneben durchforstet Google Scholar wissenschaftliche Fachzeitschriften, Google News wertet Nachrichtenquellen aus, Frugal stöbert in Internetläden und Google Earth bietet faszinierende Luftbilder von vielen Orten der Erde. Google will also mehr sein als nur eine Suchmaschine. Ziel der Firma ist es, Zitat, die Information der Welt zu organisieren. Und tatsächlich, während die Zahl der neuen Google-Begleitprodukte von Monat zu Monat wächst, hat sich die Google-Suche selbst in den vergangenen Jahren kaum verändert. Wohl jeder, der regelmäßig mit dem Internet arbeitet, hat schon einmal eine Suchmaschine benutzt. Viele von uns tun es sogar mehrfach am Tag. Was aber suchen wir da eigentlich ständig im Netz? Wonach wird gesucht und vor allem wie? Tun wir es effektiv? Was sind unsere Lieblingsbegriffe? Es gibt dazu die ersten wissenschaftlichen Studien. Ein wenig enttäuscht ist Nadine Schmidt-Menz schon. Die Marketingforscherin von der Universität Karlsruhe hat es sich vor einigen Jahren zur Aufgabe gemacht, im Detail zu untersuchen, wie Suchmaschinennutzer suchen. Mithilfe einer raffinierten Software hat sie bei 4 Suchmaschinenanbietern viele Millionen Suchanfragen analysiert und herausgefunden, dass die Leute sich vor allem in erster Linie und immer wieder neu im Erotikbereich umtun. Danach kommt lange nichts und dann kommen weitere sehr einfache Ein-Wort-Suchanfragen, zum Beispiel nach bestimmten Städten oder einzelnen Produkten. Also ich hätte es mir nicht so schlimm vorgestellt, in Anführungszeichen. Also ich hätte gedacht, dass es die Leute interessierter sind und auch längere Suchanfragen eingeben. Ich hätte gedacht, dass von der ersten Studie, die 1998 durchgeführt wurde, bis jetzt sich durchaus vielleicht Unterschiede ergeben. Das hat sich nicht gezeigt. Auch die Dauer der einzelnen Suchvorgänge ist über die Jahre extrem kurz geblieben. Meist wählen die Nutzer rasch eine Website aus und setzen ihre Suche nicht weiter fort. Nur sehr selten folgen sie mehr als 2 der vorgeschlagenen Pfade. Nadine Schmidt-Menz hat auch sehr genau analysiert, wie einzelne aktuelle Themen plötzlich von vielen Nutzern angefragt werden. Zum Beispiel, wie stets donnerstags das neue Kinoprogramm gesucht wird. Oder wie im Laufe des Monats Dezember das Stichwort Weihnachten immer wichtiger wird. Oder aber, wie nach der Brustentblößung von Janet Jackson während des Super Bowl im Jahr 2004 Millionen von Nutzern nach den entsprechenden Begriffen und vor allem Bildern suchten. Mit ihrer Suchanalyse-Technologie berät Nadine Schmidt-Menz nun Unternehmen und empfiehlt ihnen unter anderem, aktuelle und gezielte Werbung bei den Suchmaschinenanbietern zu platzieren, sogenannte AdWords. AdWords sind Werbelinks zu einer Firma, die mit angezeigt werden, wenn der Nutzer nach bestimmten Begriffen sucht. Das heißt also, wenn ich weiß, dass die Leute so aktiviert sind und über dieses Thema reden, Janet Jackson und Brust, dann kann ich das doch unter Umständen sehr schnell vielleicht in ein Printmedium aufbauen oder in eine kleine Werbekampagne oder auf meiner Website als kleinen Gag, weil es einfach vielleicht anzieht. Oder ich kaufe mir sofort ein AdWord, was ja punktuell geht. Das ist ja eine der schnellsten Marketingmaßnahmen eigentlich, die man so machen kann. Und kann dementsprechend natürlich auch dieses Interesse abschöpfen, um vielleicht auf meine Seite zu kommen. Die Marketing-Experten wissen also immer mehr über die Nutzer, während die Nutzer selbst in der Regel erstaunlich wenig wissen über die Suchmaschinen, die sie verwenden. Das hängt wiederum damit zusammen, dass die Nutzer meist nicht an aufwendigen Recherchen interessiert sind. Vielmehr erwarten sie von einer Suchmaschine, dass sie sich schnell und ohne Umschweife nützlich macht. Wir haben die Erfahrung gemacht in Nutzerstudien, dass die Nutzer eine einfache Anfrage eingeben. Die geben München ein. Und es ist ihnen aber, wenn man sie hinterher befragt, vollkommen klar, dass sie einen Stadtplan von München haben wollten, aber sie geben nicht Stadtplan mit dazu ein, sie geben nur München ein. Und die Suchmaschine soll es quasi erraten. Dirk Lewandowski von der Universität Düsseldorf. Immer mehr Online-Anbieter präsentieren jetzt ihre Suchantworten in Rubriken. Zum Beispiel beim Suchstichwort München setzen sie Links zu einer Stadtkarte, zu einem Bahnfahrplan oder auch zu einem Kinoprogramm. Google selbst verzichtet auf ein solches Angebot, aber viele Portalbetreiber wie zum Beispiel T-Online oder AOL nutzen die Google-Suche als Grundlage und ergänzen die Ergebnisse mit zusätzlichen Rubriken. Völlig aus der Mode gekommen hingegen ist das sogenannte Semantic Web, die Vision von einer Suchmaschine, die eine komplizierte Suchanfrage in ihrer sprachlichen Bedeutung, also semantisch, versteht und auf diese Weise eine gezielte Suche ermöglicht. Die Frage ist auch, will man das überhaupt oder braucht man es überhaupt? Also wir haben bisher keinen Beweis, dass die semantische Suche für den Webkontext wirklich bessere Ergebnisse liefert. Das hat damit zu tun auch letztlich, wenn ich sowieso eine Treffermenge von 100.000 Treffern habe, aber das Nutzerverhalten dahin geht, dass er sich 2 Dokumente anschaut, ist es eigentlich egal. Dann brauche ich keine semantische Suche. Semantic Web ist eine verblasste Vision, für die in den vergangenen Jahren große Mengen an Forschungsmitteln bereitgestellt worden sind. Allenfalls bei spezialisierten Suchmaschinen oder bei Unternehmensdatenbanken könnte eine solche verstehende Suche sinnvolle Anwendungen bringen. Umso wichtiger ist hingegen in jüngster Zeit die sogenannte Nutzerprofilierung oder Personalisierung der Suche geworden. Dahinter steckt die Idee, dass eine Suchmaschine, die mehr über ihren Nutzer weiß, sich noch nützlicher machen könnte. Zum Beispiel, indem sie bei einer Suchanfrage von vornherein bestimmte Ergebnisse ausschließt. Sie sind Autofan und geben den Begriff Jaguar ein und bekommen lauter Treffer entweder zu dem Tier oder zu dem Apple-Betriebssystem. Das ist natürlich das Falsche. Wenn die Suchmaschine erkennen kann, Sie haben in der Vergangenheit sehr viel über Autos recherchiert, dann kann sie Ihnen aufgrund Ihres Profils die richtigen Treffer anbieten. Was aber auch dazu führen könnte, dass der im Allgemeinen wortkarge Nutzer, der heute noch allzu oft bei seinen Recherchen von der Suchmaschine allein gelassen wird, in Zukunft von dieser bevormundet wird. Haben Sie sich schon mal selbst gegoogelt oder Yahoo'd? Das heißt, haben Sie schon mal Ihren eigenen Namen in eine Suchmaschine eingegeben? Tun Sie es mal. Ich habe es auch schon ausprobiert. Sie werden erstaunt sein, was die Suchmaschinen so alles über uns wissen. Vereine, in denen wir Mitglied sind, stellen Adressen ins Netz, Verwandte und Freunde zeigen Fotos von uns und so weiter und so fort. Es dürfte also für Google kein Problem sein, ein Persönlichkeitsprofil von jedem von uns zu entwerfen. Tatsächlich aber weiß Google noch viel mehr über viele von uns. Einmal angenommen, jemand verbreitet im Internet falsche Informationen über eine Person und verletzt dabei deren Persönlichkeitsrechte. Die Suchmaschine Google würde natürlich auch auf solche verbotenen Darstellungen hinweisen. Helmut Bäumler vom Unabhängigen Zentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein. Google versichert ja, dass unter bestimmten Voraussetzungen auch Löschungen möglich sind. Wurde auch ausprobiert, das funktioniert auch, aber sie drücken sich nicht ganz deutlich aus, unter welchen Voraussetzungen dies der Fall ist. Und als Betroffener möchte man ja nicht so sehr jetzt von der Gnade oder vom Ermessen einer anderen Stelle abhängig sein, sondern schon genau wissen, wann kann ich die Löschung meiner Daten verlangen. Das wäre wünschenswert, wenn Google das deutlicher kommunizieren würde. Auch liefert Google nicht nur jede Menge Informationen für seine Nutzer, Google sammelt auch Informationen über seine Nutzer und speichert diese mithilfe sogenannter Cookies auf deren Rechnern. Cookies, das sind kleine Dateien, die der Firma die Internetprovider-Adresse des Nutzers mitteilen. Sie sagen ihr also, wer wann wieder einmal zu Besuch ist und wonach er so sucht. Besonders hilfreich für diese heimliche Nutzerprofilierung ist die Google Toolbar, die ein effektives Suchen ermöglicht, die aber Google auch wissen lässt, welche Suchgewohnheiten ein bestimmter Nutzer hat. Dazu kommt die Google Desktop-Suche, über die sich die Firma Zugriff auf die Festplatten der Nutzer verschafft. Besondere Sorge bereitet den Datenschützern der E-Mail-Dienst Gmail. Ein Gigabyte Speicher steht jedem zur Verfügung, der sich bei diesem Google-Produkt anmeldet. Der Haken bei der Sache: Google analysiert den Inhalt der verschickten E-Mails und ergänzt sie durch Werbetexte. Wer also eine E-Mail von einem Freund aus Kreta erhält, der braucht sich nicht zu wundern, wenn automatisch Werbetexte von Hotels der Insel mitgeliefert werden. Das Briefgeheimnis bleibe gewahrt, behauptet Google. Es seien lediglich Computerprogramme, die den Inhalt der elektronischen Post automatisch analysierten. Dennoch ist es natürlich möglich, dass auch Angestellte von Gmail auf die Post der Nutzer zugreifen. Google versichert glaubhaft, wie ich meine, sie würden diese Daten nur für bestimmte Zwecke verwenden, würden sie nicht an Dritte weitergeben. Ich habe keinen Anlass zu zweifeln, dass es so sei, aber sie machen immer die Einschränkung, es sei denn, sie seien durch Gesetz, zum Beispiel Polizei oder Strafverfolgungsgesetze, verpflichtet, das zu tun. Das heißt, alles, was bei Google gespeichert ist, unterliegt natürlich nach den einschlägigen nationalen Strafverfolgungsgesetzen auch dem Zugriff möglicherweise der Polizei. Und nach dem 11. September sind die Befugnisse der Strafverfolgung in Amerika noch weiter geworden, als sie vorher ohnehin schon waren. Bei Beschwerden über Google lohnt es sich kaum, die Hamburger Zweigstelle zu kontaktieren. Die relevante datenverarbeitende Stelle sitzt in den USA, wo der Datenschutz längst nicht so etabliert ist wie in Deutschland. Sie müssen sich, wenn Sie eine Beschwerde haben und den weiten Weg nach Amerika gehen, dann alleine mit Google auseinandersetzen, meinetwegen vor Gericht. In Deutschland haben Sie einen potenziellen Verbündeten. Das ist die jeweilige Datenschutzaufsichtsbehörde, die Sie auch unterstützt bei der Wahrnehmung Ihrer Rechte. Hier sind die Amerikaner datenschutzrechtlich einfach ein, zwei Jahrzehnte hinter Europa hoffnungslos zurück. In einer Studie der Bertelsmann Stiftung machen Kommunikationswissenschaftler den Vorschlag, dass die Suchmaschinenbetreiber sich untereinander auf eine Art Verhaltenskodex verständigen sollten. Eine solche Vereinbarung könnte unter anderem beinhalten, dass gezielt gegen Manipulation vorgegangen werden soll und dass mit Nutzerdaten sparsam umgegangen werden muss. Aber ob Google sich in Zukunft einem solchen Regelwerk verpflichten wird, darf bezweifelt werden, ebenso ob Google seine Verfahrensweisen in Sachen Schutz von Persönlichkeitsrechten offenlegen wird. Transparenz gehört leider nicht zu den besonderen Tugenden dieser Firma. Wie sieht die Zukunft der Suchmaschinen aus? Und vor allem, wie sieht unsere Zukunft mit den Suchmaschinen aus? Robin Sloan und Matt Thompson haben sich darüber intensiv Gedanken gemacht. Die beiden Mitarbeiter des Poynter-Instituts, das ist eine amerikanische Journalistenakademie, haben dazu einen kleinen Film entwickelt. Epic lautet der Titel dieses kurzen Clips, den man inzwischen an vielen Stellen im Internet anschauen kann. Tausende von E-Mails haben die beiden inzwischen erhalten, Internetforen wurden gegründet, um diesen Film zu diskutieren und weiterzuentwickeln. Wir präsentieren Ihnen jetzt und hier eine gekürzte, deutsche Hörfunkversion. Reisen Sie also mit uns in das Jahr 2014. It is the best of times. It is the worst of times. In the year 2014, people have access to a breadth and depth of information unimaginable in an earlier age. Im Jahr 2014 haben die Menschen in einer Breite und Tiefe Zugang zu Informationen, wie es in früheren Zeiten unvorstellbar war. Jeder beteiligt sich an der Medienwelt. Die Presse aber, wie wir sie kannten, hat aufgehört zu existieren. 2006. Google combines all of its services. Es begann im Jahr 2006, als Google all seine Angebote von Gmail bis Google News in das neue Google Grid integrierte. Eine universelle Plattform, die eine unbegrenzte Speichermöglichkeit und Bandbreite zur Verfügung stellt. Eine Plattform, auf der die verschiedensten medialen Angebote ausgetauscht werden können. Stets online, von überall erreichbar, jeder Nutzer wählt aus, wie öffentlich er seine Informationen handhaben will. Ob er sie nur privat gebraucht oder ob er sie allen zugänglich macht. Noch nie war es so leicht, Medienangebote zu nutzen und zu kreieren. It has never been easier for anyone, everyone, to create as well as consume media. Wenn TV sich so individualisiert, dass jeder seine Sendung sucht, was sollen die Kids sich auf dem Schulhof erzählen, welche gleichen Sendungen sie gestern gesehen haben? 2007. 2007. Microsoft reagiert auf Googles Offensive mit dem Produkt NewsBotster. Ein soziales Nachrichtennetzwerk und eine partizipatorische, journalistische Plattform. NewsBotster sortiert und bewertet Neuigkeiten in Abhängigkeit davon, was Freunde und Kollegen eines Nutzers lesen und anschauen. Sonys elektronisches Papier, das E-Paper, und die elektronische Tinte, E-Ink, sind inzwischen billiger geworden als die herkömmlichen Produkte und NewsBotster nutzt diese Technologie in großem Stil. Es wird immer mehr digitale Elemente geben, die aber dann auch akustisch laufen werden. Also die Konkurrenz auch eines E-Inks oder eines Digital Inks sind bestimmt teilweise gegeben. 2008 fusionieren die Unternehmen Google und Amazon zu Googleson. Google bringt das Google Grid und seine Suchtechnologie in die Firmenehe ein, Amazon seine soziale Empfehlungsmaschine und seine gewaltige betriebswirtschaftliche Infrastruktur. Gemeinsam nutzen sie ihr detailliertes Wissen über soziale Netze der Nutzer, demografische Daten, aber auch über das Verhalten und die Interessen der Konsumenten, was eine komplette Content-Vermarktung gewährleistet. 2010. Googleson setzt Microsoft mit einer neuartigen Software schachmatt. Die Googleson-Computer entwickeln neue dynamische News, indem sie Sätze und Fakten aus allen verfügbaren Quellen isolieren und neu kombinieren. Der Computer schreibt jedem Nutzer seine eigenen Nachrichten. The computer writes a new story for every user. Da wird es bestimmt in den nächsten 6 bis 12 Monaten noch einiges, ein großes Fressen geben, vielleicht. In 2011, the slumbering fourth estate awakes. 2011. Die Presse, die die Entwicklung bislang verschlafen hat, begehrt ein erstes und letztes Mal auf. Die New York Times Company verklagt Googleson. Die Zeitungsgruppe behauptet, dass die Fakten-Isolationsroboter gegen das Urheberrecht verstoßen. Der Fall geht durch sämtliche Instanzen. Das höchste US-amerikanische Gericht, der Supreme Court, weist die Klage schließlich ab. Und es wird die Frage sein, wer ist zu welchem Zeitpunkt stärker, dicker und potenter und wer schluckt wen oder werden es weiße oder schwarze Ritter werden. On Sunday, March 9th, 2014. Am Sonntag, den 9. März 2014, präsentiert Googleson schließlich Epic. Herzlich willkommen in unserer Welt. Epic, das sich entwickelnde, personalisierte Informationskonstrukt, ist das neue System, mit dem unsere verzweigte, chaotische Medienwelt gefiltert, geordnet und präsentiert wird. Alle beteiligen sich an Epic, mit Blogs, mit Handyfilmen und mit umfassenden Recherchen. Epic produziert ein Content-Paket für jeden einzelnen Nutzer, abhängig von seinen Wünschen, Vorlieben, Gewohnheiten und passend zu seinem sozialen Netzwerk. Eine neue Generation von freiberuflichen Redakteuren etabliert sich. Leute, die ihre Fähigkeit verkaufen, die Inhalte von Epic zu verknüpfen, zu filtern und zu bewerten. Wir alle haben Abonnements bei mehreren dieser Redakteure. Epic erlaubt es uns, ihre Auswahl zu mischen und unseren Bedürfnissen anzupassen. Epic bietet auf diese Weise eine Zusammenfassung der Welt, tiefer und breiter und nuancierter als alles, was zuvor da war. At its best, edited for the savviest readers, Epic is a summary of the world, deeper, broader and more nuanced than anything ever available before. Das war also die deutsche Hörfunkfassung von Epic. Wir haben übrigens in den übersetzten, leicht veränderten und gekürzten Epic-Text noch Originaltöne des Designers Oliver Gerstheimer von Chili Mind in Kassel eingestreut. Falls Sie den Film im Original sehen möchten, dann geben Sie doch einfach den Begriff Epic, also E-P-I-C, und die Zahl 2014 in die Suchmaschine Ihrer Wahl ein. Es muss ja nicht unbedingt Google sein. Welt am Draht. Suchmaschinen im Internet, das war heute unser Thema hier bei Welt am Draht auf SWR 2. Wenn Sie noch mehr Informationen darüber suchen, dann müssen Sie nicht lange suchen, denn es gibt ja unsere Homepage. Dort haben wir einige Links zum Thema für Sie zusammengestellt und dort finden Sie auch das Manuskript der Sendung und die Sendung noch einmal zum Nachhören. Die Internetadresse www.swr2.de/wissen. Noch einmal www.swr2.de/wissen. Dort klicken Sie sich dann einfach bis zur Welt am Draht Homepage weiter. So, das war Welt am Draht für heute. Autor der Beiträge war Jan Lublinski. Mein Name ist Michael Stein. Vielen Dank für Ihr Interesse. Auf Wiederhören.